Anhalter ins All. Von Douglas Adams. Hörspielbearbeitung aus dem Englischen, Walter Andreas Schwarz. Zwanzigster Teil, der weise Irre und die Botschaft. Das Gerücht wollte nicht verstummen. In Islington flögen jede Nacht zwei junge Leute durch den nächtlichen Himmel und trieben dabei allerlei unübliche Späße. Bis zu Fenchurch und Arthur Dent war diese Neuigkeit nicht gedrungen, weil sie überaus mit sich selbst beschäftigt waren und von ihrer Umwelt weder in Islington noch sonst wo Notiz nahmen. Fenchurch befasste sich, wenn nicht mit der Liebe, so mit dem Cello. Und Arthur bekam den Telefonhörer nicht vom Kopf, denn er wollte unbedingt wissen, was es mit dem Verschwinden der Delfine auf sich hatte. Bisher ohne Erfolg. Was nicht verwundert, wenn man bedenkt, dass der Mann, von dem Arthur vermutete, dass er kundig sei, den er aber nicht kannte, etwa 8 Stunden und nicht etwa zu Fuß, sondern per Flug, westlich von ihm entfernt wohnte. Dieser Mensch saß meist allein an einem einsamen Strand und betrauerte einen unerklärlichen, unfassbaren Verlust. Sein Haus hieß die Außenseite des Irrenhauses. Der Name des Mannes, schlicht und einfach John Watson, obgleich er es lieber hörte, und seine Freunde taten ihm den Gefallen, wenn man ihn Wonko, den Verständigen, nannte. Es gab in seinem Haus eine Reihe sonderbarer Dinge, darunter ein graues, rundes Glasgefäß, in das 8 Worte graviert waren. Das bisher Erwähnte ist wichtig für das Folgende. Im Augenblick wird es allerdings angebracht sein, diesen Mann in seiner tiefen Trauer dort sitzen zu lassen, wo er sitzt, nämlich 8 Stunden von Arthur Dent entfernt, der sich nichts sehnlicher wünscht, als mit ihm Kontakt aufzunehmen. Doch alles, was Arthur außer seinem Namen und seiner Mitwisserschaft beim Verschwinden der Delfine in Erfahrung gebracht hat, war die bemitleidenswerte Nachricht, er, der alles verloren habe, was ihm wichtig erschien, warte nun nur noch auf das Ende der Welt. Wenig begreifend, dass es doch schon geschehen und vorbei war. Was natürlich Arthur Dent und seine geliebte Fanchurch überhaupt nicht kümmern konnte. Beide waren viel zu sehr beschäftigt, nicht nur mit sich, das ist ja bekannt. Nein, Fanchurch mit dem Cello oder mit dem Cellolehrer, der ihr die schwierigsten Stücke abverlangte, und Arthur mit dem Telefon. Und nicht nur das. Die Leute reden schon über uns. Reden? Sie schreiben über uns, die großen, fetten Buchstaben. Gleich unter den Bingo-Zahlen. Deshalb dachte ich mir, ich kaufe uns mal diese hier. Flugscheine? Ja. Arthur, soll das heißen, du hast ihn endlich erreicht? Ich kann dir sagen, ich habe Gott und die Welt angerufen, jedes Käseblatt in Fleet Street, bis ich endlich seine Telefonnummer hatte. Und, hast du ihn erreicht? Bloß seine Frau. Sie sagte, er sei im Augenblick so mitgenommen, dass er nicht ans Telefon gehen kann. Ich sollte noch mal anrufen. Arthur! Ich habe Mrs. Watson noch einmal angerufen. Übrigens heißt sie nicht Watson, sondern... Arcana Jill, die geheimnisvolle... Mit einem Weitblick von mindestens 10 Lichtjahren. Aber diesmal hat sie mich in ihre Geheimnisse eingeweiht. Eine kaum glaubwürdige Geschichte. Ich habe das letzte Telefongespräch mit ihr aufgezeichnet. Mhm. Moment. Damit du dich überzeugen kannst... Hier. Wie? Vielleicht sollte ich Ihnen erklären, dass das Telefon in einem Zimmer steht, das er nie betritt. Im Irrenhaus, wissen Sie? Wonko, der Verständige, mag das Irrenhaus nicht betreten. Und deshalb betritt er es auch nicht. Ich glaube, Sie sollten das wissen. Es könnte Ihnen das Telefonieren ersparen. Wenn Sie ihn kennenlernen möchten, so ist das leicht zu arrangieren. Kommen Sie nur herein. Er empfängt nur außerhalb des Irrenhauses. Wie? Entschuldigen Sie, ich verstehe nicht. Wo ist denn das Irrenhaus? Wo, fragen Sie? Haben Sie denn nie die Gebrauchsanweisung auf einem Paket Zahnstocher gelesen? Einem... Ja. Tja. Das sollten Sie aber mal tun. Es wäre ja möglich, dass Ihnen danach vieles klarer wird. Es wäre möglich, Sie finden einen Hinweis, wo das Irrenhaus liegt. Auf Wiederhören. Also, ich halte das für eine Einladung. Deshalb habe ich gleich den Flug für uns gebucht. Achtung, ein wichtiger Hinweis. Flugnummer 121 nach Los Angeles. Falls in Ihren Reiseplänen Los Angeles heute nicht vorgesehen ist, schlagen wir Ihnen vor, augenblicklich wieder auszusteigen. Sie kam überall gut an, wo sie ankam. Jedenfalls zunächst in Los Angeles. Dort mieteten sie einen Wagen von einem jener Unternehmen, die Autos vermieten, die andere weggeworfen haben. Aber sie hatten Vertrauen zu dem Vehikel, wie zu einem alten Pferd. Nur vergaßen sie, dass das viel leichter ist, denn so ein Tier reagiert auf Futter und Zureden, was, wie sie bald erfahren sollten, mit dem Auto nicht recht klappen wollte. Aber sie verloren niemals die Geduld, und wenn jeder Tankwart deutlich erkennen ließ, dass er von dem Gefährt nicht viel hielt, gaben sie deutlich zu verstehen, das wüssten sie selbst und fuhren stolz davon. Von der Erscheinung des Verständigen hatten sie natürlich keine Ahnung. Und in der neuesten Ausgabe von Wer ist wer in Irrsinn und Verständigkeit stand Wonko noch nicht drin. Er war lang und ein Schlags. Wenn er in seinem Liegestuhl saß und auf den Pazifik blickte, nicht so sehr mit einer Art verbissenem Argwohn, sondern eher mit friedlich tiefem Trübsinn, wusste man nicht, wo der Liegestuhl aufhörte und John Watson anfing. Sein Lächeln aber, wenn er es einem zuwandte, war recht bemerkenswert. Es schien aus allen Übeln zusammengesponnen zu sein, die das Leben einem zufügen kann, die aber, wenn er sie mal kurz in der richtigen Reihenfolge auf seinem Gesicht erscheinen ließ, einem plötzlich das Gefühl gaben, oh, ist ja gar nicht so schlimm. Wenn er beim Sprechen diese bewusste Reihenfolge einhielt, war man froh und beruhigt. Nicht beruhigen konnten sich Fanchurch und Arthur, als sie Wonkos Haus sahen. Dieses Haus war unbeschreiblich. Es war von innen nach außen gekrempelt, ja, buchstäblich. Was sonst bei einem Haus drinnen ist, war hier draußen. Die beiden mussten auf dem Teppich parken. Dieses architektonische Weltwunder zeigte eine Außenmauer, die keine war, sondern die Meisterleistung eines Innenarchitekten offenbarte, geschmackvoll in neu erfundenes Rosa getaucht. Bücherregale standen ehrfurchtsvoll an dieser Wand und dann zwei von diesen dreibeinigen Tischen mit halbkreisrunden Platten, die freibeinig nicht stehen können und immer den Eindruck erwecken, als seien sie durch die Wand gemauert und ihre andere Hälfte sei nebenan zu besichtigen. Dass über ihnen Bilder hingen, beruhigte die Besucher nur wenig. Das Allermerkwürdigste war das Dach. Es faltete sich aufregend in sich selbst zurück. Ein Anblick, der ganze Malerschulen zu einer neuen Richtung hätte inspirieren können. Und die Kronleuchter, die irrsinnigerweise sonst innen hängen, reckten sich draußen nach oben. Verwirrend. Die beiden Weitgereisten betrachteten etwas nervös die Inschrift über der Tür. Bitte treten Sie hinaus. Verstanden sie aber dann doch richtig und standen also drinnen, was woanders draußen war. Rohes Mauerwerk, recht sauber verfugt, Dachrinnen, alle gepflegt, ohne Löcher. Ein Gartenweg, ein paar schmächtige Bäumchen, die den Blick auf weitere Zimmer lenkten. Und die Innenwände verliefen abwärts, klappten seltsam auseinander, öffneten sich weit, wie um mit einer optischen Täuschung den ganzen Pazifik einzuschließen. So war also die Innenwelt von Wonko, dem Verständigen, oder John Watson beschaffen, den sie nun endlich nach der langen Reise vor sich sahen. Hallo. Hallo. Hallo. Hallo. Seien Sie nicht verwundert? Über dieses mein Anwesen. Wenn ich Sie führen darf? Bitte, bitte, hier entlang. Danke. Ich habe mir das alles genau ausgedacht. Exzentrisch, wie es manchem erscheinen mag. Böswillig gesagt, überspannt. Ja, so bereitet mir dieses Anwesen auf eine merkwürdige Weise große Freude. Und es fügt niemandem einen solchen Schaden zu, den ich ein kundiger Optiker beheben könnte. Ihre Frau erwähnte irgendwelche Zahnstocher. Wie? Zahnstocher. Ja, es hängt mit dem Tag zusammen, an dem mir endgültig klar wurde, dass die Welt total verrückt geworden ist. Und ich dieses Irrenhaus baute, um sie darin zu verwahren. Bedauernswerte, in der Hoffnung, es wird ihr bald wieder besser gehen. Hier, da befinden wir uns außerhalb des Irrenhauses. Sie sehen ja, hier entlang, da kommen wir ins Innere des freundlichen Asyls. Ich habe es hübsch dekoriert und so eingerichtet, dass die Insassen sich wohlfühlen. Hier, durch diese Tür. Aber wissen Sie, man kann nur sehr wenig tun. Ich selbst sehe jetzt gar nicht mehr hinein und fühle ich mich versucht, es zu tun, was zurzeit so gut wie nicht vorkommt. So kündigt ein Blick auf das Schild da über der Tür und ich schrecke zurück. Dort oben? Ja. Dort stehen die Worte, die mich schließlich zum Eremiten gemacht haben, der ich nun bin. Es geschah ganz plötzlich. Ich sah sie und wusste sofort, was ich zu tun hatte. Stocher etwa in der Mitte halten, das dem Munde zugekehrte spitze Ende im Munde anfeuchten, zwischen die Zähne schieben, stumpfes Ende dicht am Zahnfleisch vorsichtig hin und her bewegen. Es wollte mir scheinen, dass eine Zivilisation, die so weit den Verstand verloren hat, dass sie zum Gebrauch von Zahnstochern eine Reihe detaillierter Anweisungen nötig hat, keine Zivilisation ist, in der ich noch länger leben könnte, ohne selbst auch den Verstand zu verlieren. Man sollte sich Ihnen, wie ich Ihrem Staunen entnehme, die Frage aufdrängen, die mir immer wieder gestellt wird. Ich bin durchaus bei Verstand. Deshalb nenne ich mich ja auch Wonko, der Verständige. Nur, um die Leute diesbezüglich zu beruhigen. Wonko nannte meine Mutter mich, als ich klein war und ungeschickt und alles umstieß. Und verständig, das heißt, also bei Verstand, und das bin ich jetzt. Und das hoffe ich auch in Zukunft zu bleiben. Sollen wir jetzt vielleicht hier hinein an den Strand gehen und zu sehen, was wir zu besprechen haben? Ja. Sie kommen und besuchen mich. Die Engel, meine ich. Sie sitzen immer dort, wo auch wir uns hinsetzen werden. Die Engel mit ihren goldenen Bärten und grünen Flügeln und den Gesundheitssandalen. Und sie essen immer Naschos. Das sind so Käsetortillas. Die bekommen sie nicht, sagen sie, dort, wo sie herkommen. Ach, was sie nicht sagen. Ja, die koksen ja auch. Was? Ja. Die nehmen eine ganze Menge von dem Zeug und treiben auch sonst recht wundersame Dinge. Und die Delfine? Ich kann Ihnen die Sandalen zeigen. Ich meine, wissen Sie denn... Wollen Sie sie sehen? Die Sandalen, ich hab sie da. Sie sagen, das sei eine Spezialanfertigung der bekanntesten Gesundheitssandalenfabrik, besonders geeignet für das Gelände, auf dem Sie arbeiten. Sie sagen, Sie haben einen Erfrischungsstand neben der Botschaft. Und wenn ich dann frage, was Sie mit der Botschaft meinen, dann fangen Sie an zu lachen und fragen zurück, Was, das weißt du nicht? Na, also ich hole ihn mal die Sandalen. Wie geht's denn deinen Füßen heute? Auf dem Sand gehe ich ein bisschen komisch, aber das Wasser... Das Wasser berührt sie vollkommen. Was meint er eigentlich mit der Botschaft? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht mehr genau, was Puck gesagt hat. Wer? Ich weiß es eben nicht genau. In 10 Meter hohen feurigen Blättern auf dem Gipfel der Quentulus-Quatzgar-Berge. Im Lande Sefor-Beubstri. Auf dem Planeten Brilliumtarn. Dem 3. von der Sonne Zars. Im galaktischen Sektor QQ7 aktiv J Gamma. Ausgesehen. Sie wird bewacht von der laistischen Vantraschale von Lok. Sehen aus wie ganz gewöhnliche Holzpantinen. Ja. Ja, sind sie aber nicht. Es kommt alles auf die Betrachtung an. Genauso wie dieses Glas hier. Sehen Sie? Sieht aus wie ein gewöhnliches Fischglas. Ist es aber nicht. Wo haben Sie das her? Wie? Ja, ich habe eins. Du auch? Ja, vielmehr, ich hatte es. Mein Bruder Russell hat es mir weggenommen. Ich weiß nicht, woher ich es bekam. Tatsächlich? Ja. Ihr habt auch so eins? Jeder eins? Ja. Ja. Ah. Seht mal her. Ich halte das Glas gegen die Sonne. So klingt es, wenn man es berührt. Da ist ja auch die eingravierte Schrift. Mach's gut und Dank für all die Fische. Es ist ein Abschiedsgeschenk der Delfine. Wusstet ihr das? Nein. Nein. Der Delfine, die ich liebte und studierte, mit denen ich schwamm und die ich mit Fischen fütterte, deren Sprache ich sogar zu lernen versuchte, eine Aufgabe, die sie mir unnötig erschwerten, weil sie, wie ich später erfuhr, durchaus imstande waren, sich in unserer zu verständigen, wann immer sie gewollt hätten. Und ihr habt tatsächlich... Was hast du mit deinem gemacht? Einen kleinen Fisch reingesetzt. Und sonst? Nichts weiter. Meine Frau hat Weizenkeime drin bis gestern Abend. Und da? Da waren sie alle. Habe ich das Glas ausgewaschen, schön sauber, dann abgetrocknet und dann beguckt. Von allen Seiten und dann habe ich es mal ans Ohr gehalten. Habt ihr eures mal ans Ohr gehalten? Nein. Nein. Vielleicht solltet ihr das mal tun. Rollendes Brausen des Meeres. Brandung an entfernteren Gestaden als Gedanken erreichen. Grollender Donner, verschwiegen in unendlichen Tiefen. Stimmen dringen hervor. Nicht Stimmen. Klingendes Vibrieren, Wortbruch und halbartikulierter Gesang von Gedanken. Grüße, Wogen des Grußes. Zurück ins Unartikulierte gleitend. Worte ineinander stürzend, Gramfluten stürzen ans Ufer der Erde, Fluten der Freude stürzen, wohin? Eine Welt auf unbeschreibliche Weise gefunden, auf unbeschreibliche Weise erreicht, unbeschreibliches Nass, ein Gesang der Wasser. Und jetzt aus Stimmen eine Fuge, erklärende Begründungen, hinausgeschrien von einer unabwendbaren Katastrophe. Von einer Welt am Rande der Zerstörung, von einer Woge der Hilflosigkeit, einem Krampf der Verzweiflung, sterbendem Niedergang, sich brechende Wogen von Worten. Doch nun dämmert Hoffnung, Entdeckung einer Schattenerde, im Geflecht der enthüllenden Zeit, versunkene Dimensionen, Gleichnis des Gleichen, Sog von Parallelen, tiefer Sog, Bahn des Willens, sein Wurf, sein Schwung, seine Spaltung, sein Flug, Eine neue Erde zieht als Austausch und Ersatz. Die Delfine sind verschwunden. Dann wildes Staunen. Es erhebt sich eine Stimme, deutlich und klar. Dies Glas ist ein Geschenk der Kampagne zur Rettung der Menschheit an euch. Wir sagen euch Lebewohl. Und dann ein Geräusch. Lange, schwere, ganz und gar graue Leiber wälzen sich mit heimlichem Gelächter hinab in eine unbekannte, bodenlose Tiefe. Auf ihrem langen Weg zurück nach Hause hatten Arthur Dent und Fanchette überlegt, wer wohl hinter der Kampagne zur Rettung der Menschheit stecken konnte. Greenpeace vielleicht? Oder andere den Naturgöttern nahestehende Organisationen? Oder vielleicht Gott selber? Mit tränenden Augen des Einsehens in die Dummheit der Menschen? Sie kamen nicht darauf. Und Arthur hatte noch ein ganz besonders schwieriges Problem. Seit Wonko ihnen von dem Wohnsitz der Engel mit den goldenen Bärten gleich neben der Botschaft erzählt hatte, versuchte er, den weiten Weg der Erinnerung zurückzugehen, als Puck ihm den Ort der letzten Botschaft Gottes über den Sinn des Lebens mitgeteilt hatte. Eine komplizierte Beschreibung. Ein Ort irgendwo im Universum. Sie waren längst wieder zu Hause in Arthur Dents Domizil auf dem Lande, als das zerquälte Hirn des einstigen Weltraumreisenden noch immer nicht die Adresse produziert hatte. Planet Prilium Tarn, galaktischer Sektor QQ7, aktiv J. Oh, da fehlt noch was. Oh, ich krieg's nicht raus aus diesem blöden Ding. Ah, wäre nur Fort Prefect hier. Fort Prefect saß irgendwo in der Galaxis herum und bis er gefunden wird, kann eine ganze Weile vergehen. Vielleicht bis zum nächsten Mal? Auf Wiederhören. Das war der 28. Teil von Douglas Adams' Per Anhalter ins All. Hörspielbearbeitung aus dem Englischen von Walter Andreas Schwarz. Es sprachen Rolf Beusen, das Buch. Felix von Manteuffel, den delfinsüchtigen Arthur Dent. Nina Hoger, das schwebende Mädchen Fanny Fenchurch. Eva Maria Hagen, die geheimnisvolle Arcana Jill. Hans-Christian Blech war der weise Irre, Wonko der Verständige. Bruno Ganz, das verbarrikadierte Gerichtswesen Park. Annette Weber-Diel, die alles ansagende Flughafenansagerin. Naja, und Simon Rühhag, der alle und alles an- und absagende. An- und absagende. Hochqualifizierter Ton, Roland Seiler. Hochqualifizierte Technik, Regine Schneider. Hochqualifizierte Aufnahmeleitung, Milena Meitz. Hochqualifizierte Musik, Frank Duval. Regie, Hartmut Kirste.